Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Nächste Woche ist die Abstimmung im britischen Unterhaus über das Abkommen, das die britische Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Nach Stand heute sieht es so aus, dass es keine Mehrheit dafür geben wird. Diejenigen, die noch auf ein erneutes Referendum hoffen und auf einen Verbleib in der EU, sowie diejenigen, die für einen harten Brexit sind, werden beide May nicht folgen. Das heißt, es spitzt sich zu. Der 29. März kommt immer näher. Und was machen die Briten jetzt? Sandra Pfister hat mit Logistikunternehmen, Spediteuren und Zollmitarbeitern gesprochen, die sich vorbereiten. Ihre Reportage beginnt mit Ex-Außenminister Boris Johnson, der meint, es gebe keinen Anlass zur Sorge. This country will be amply provided for, not only with Mars bars. Wir haben nicht nur genügend Vorräte an Marsriegeln und Trinkwasser, sondern auch an Cheese and Onion Chips. Not only with drinking water, but also with cheese and onion crisps. Ob Boris Johnson da vom eigenen Vorratsschrank oder von den Lagerbeständen der Supermärkte sprach vor ein paar Tagen, Fakt ist, die Briten müssen einen Großteil ihrer Lebensmittel importieren. Viel frische Ware lässt sich nur begrenzt horten. Aber Unternehmen, die Lagerflächen vermieten, melden, dass britische Unternehmen aus allen Branchen Lieferengpässe fürchten und Vorräte anlegen. Die Logistikfirma Mini Clippers Logistics, etwa 80 Kilometer nördlich von London, kann keine neuen Kunden mehr annehmen. Jane Masters sagt, ihre Firma habe schon ein zusätzliches Obergeschoss eingezogen. Sie erwähnen alle den Brexit, wenn sie anrufen. Sie haben Sorge, dass Waren nicht rechtzeitig bei ihnen ankommen. Zum Beispiel Läden in den Innenstädten. Andere lagern hier Vorprodukte für die Fertigung ein. In der Lebensmittelindustrie müssen die Produkte ja auf den Tag genau da sein. Aber wir haben nichts mehr frei. Die Anbieter von Lagerflächen sind die Profiteure der Angst vor einem ungeregelten Brexit. Peter Ward, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der britischen Lagerindustrie, frohlockt. Für seine Branche seien das eigentlich gute News. Aber die Lager seien voll. Und den Logistikfirmen fehlt es inzwischen auch an Arbeitskräften. Was wir hier am stärksten merken mit Blick auf den Brexit ist, dass viele Arbeiter aus Osteuropa das Land verlassen haben. Die Logistikindustrie ist seit vielleicht 15 Jahren sehr stark von diesen Arbeitskräften abhängig. Und wir sehen einen massenhaften Exodus dieser osteuropäischen Arbeitskräfte. Die Autokonzerne indes haben Sorge, dass ihnen Vorprodukte aus der EU ausgehen. Denn sie arbeiten just in time und haben größtenteils gar keine Materiallager mehr, sagt David Zaccheo vom Speditionsunternehmen Alkaline. One of our automotive customers, when the production stops. Einer unserer Kunden, ein Automobilhersteller, wenn der seine Produktion anhalten muss, reden wir über Verluste von 36.000 Pfund pro Minute. Wenn er für ein paar Stunden unterbrechen muss, können Sie sich leicht vorstellen, was das kostet. Wir reden von Millionen allein an einem halben Tag. Um mögliche kilometerlange Staus in Dover zu vermeiden, hat das Speditionsunternehmen inzwischen einen Helikopter gekauft, mit dem es ganz wichtige Teile schnell zu den Herstellern bringen kann. Der Hafen von Dover ist das Nadelöhr, durch das im Jahr 2,5 Millionen Lastwagen hindurch müssen. Jeden Tag pendeln allein etwa 10.000 Lkw mit Lebensmitteln, Bekleidung und Medikamenten zwischen Großbritannien und dem EU-Festland. Wenn sie alle in Zukunft kontrolliert werden müssten, weil Großbritannien nicht mehr zum Binnenmarkt gehört, sehe er schwarz, sagt John James, Chef des Speditionsunternehmens Star Cargo. But having a no-deal Brexit and stopping on the 29th, wenn wir ohne Deal aus der EU herausgehen, wird ab dem 29. März Armageddon für uns hier sein. Das ist nicht Project 4. Das ist nicht bloß Angstmacherei. Das wird die Realität sein. It's not Project 4, it will become reality. And that frightens all of us. Bevor das Vereinigte Königreich sich 1992 dem gemeinsamen Binnenmarkt anschloss, gab es in Dover 130 Zollkontrollstellen. Heute sind es nur noch 17. Sie müssten allerdings dann ab Ende März doppelt so viele Lastwagen kontrollieren wie ihre Kollegen vor 27 Jahren. Derzeit sind es am Tag im Schnitt 330 Lkw, weil nur 3 von 100 Fuhren von außerhalb der EU kommen. Bald wären es dann 11.000. Für jede einzelne Fuhre müssten die Zollangestellten dann einen Papierstapel durcharbeiten, der so dick ist wie 2 bis 3 Aktenordner. 20 Minuten Bearbeitungszeit Minimum, sagt Steve Appleby von Harbor Shipping Limited, der größten Zollabfertigungsfirma in Dover. Er sagt, Er bräuchte dann hier sofort 300 Leute. Unless they're training them to do the job that I do today and agents around the country do. Wenn sie nicht schnell Leute ausbilden, die meinen Job machen, können sie den Papierkram nicht erledigen. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, wäre, die Türen weit aufzumachen und einfach alles reinzulassen und sich über die Folgen später Gedanken zu machen. And worry about the consequences down the line.